Wenn durch die Piazzetta die Abendluft weht, dann weißt du nie näher, wer wartend hier steht. Du weißt, wer trotz Schleier und Maske dich kennt, die Amor, die Venus am Nachtfirmament. Kleid trag ich zur selbigen Zeit und zieht, wenn dir sag ich, das Boot ist bereit. O komm jetzt voll Unenacht,